Das pakistanische Nationale Vorbereitungskomitee und das spanische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurden jüngst in Karachi und Madrid gegründet. Die Komitees beschlossen, zum Tag der Sonne durch Massenmedien das heilige revolutionäre Leben von Kim Il-sung und seine Verdienste weit und breit zu propagieren und bunte politische und kulturelle Veranstaltungen wie Festtreffen, Seminare, Vorträge und Filmvorführungen zu organisieren. Auch das Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde unlängst in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gebildet.